Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Machen wir gleich weiter mit den wichtigsten Informationen an diesem Freitagmorgen in Kürze. Viele Unternehmen treffen zurzeit Vorbereitungen für den Fall eines harten Brexit. Wenn es wirklich zu so einem Brexit kommen würde, dann würde das natürlich auch den deutschen Arbeitsmarkt treffen, sagte hier in diesem Programm heute Morgen der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Das ist ja nicht nur einfach der Handel, das ist ja nicht nur der Wert von Milliarden von Euro, die da in Frage gestellt werden, sondern dahinter stehen ja doch eng verzahnte Wertschöpfungsketten, die damit ins Stottern geraten werden. Und wir, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland oder auch in Großbritannien selber und in vielen anderen europäischen Ländern, müssen hier gegebenenfalls die Rechnung zahlen. Das muss man, glaube ich, nochmal in den Vordergrund stellen. Und ich wäre ja immer noch dafür, eine Strategie anzustreben, mit der es gelingt, dass wir sozusagen ein Exit vom Brexit organisieren. Der DGB-Vorsitzende Rainer Hoffmann. Der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Rudolf Baum vertritt mit seiner Kanzlei rund 80 Opfer und Hinterbliebene der Love Parade-Katastrophe. Dass der Prozess um diese Katastrophe nun womöglich wegen einer Drohnenverjährung eingestellt wird, sei ein Dilemma für das Gericht und seine Mandanten, so Baum. Sie wollen Gerechtigkeit und Genugtuung, aber sie wollen vor allen Dingen Aufklärung. Und da muss man sagen, wir haben das ja verfolgt, jetzt in 96 Tagen Verhandlungen, der Wahrheit sind wir ein Stückchen näher gekommen. Ein bisschen Licht in das Dunkel ist hineingekommen und auch die Möglichkeit, jetzt auch noch Konsequenzen zu ziehen, ist damit eröffnet. Es sind Organisationsfehler gemacht worden, also nicht nur strafrechtliche Taten, die hier untersucht werden, sondern Organisationsfehler beim Ablauf. Der FDP-Politiker und Opferanwalt Gerhard Rudolf Baum. In Berlin öffnet heute die Grüne Woche für Besucher. Johannes Frevel. 1750 Unternehmen aus mehr als 60 Ländern präsentieren sich ab heute für 10 Tage nicht nur Fachleuten. Erwartet werden insgesamt 400.000 Besucher. Wichtige Branchenthemen sind die Folgen des Klimawandels und die Frage, wie die EU mit einer Reform ihrer Subventionspolitik Landwirte zu umweltschonendem Wirtschaften bewegen kann. Die Biobranche hat den Mainstream erreicht. Bioland und der Discounter Lidl wollen stärker zusammenarbeiten, um noch mehr Bio in die Regale zu bringen. Und auch die immer wieder kritisierte Tierhaltung wird ein Thema auf der Grünen Woche sein. Bernd Krüsken, Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, sieht die deutsche Landwirtschaft hier auf einem guten Weg. Natürlich haben wir Tierhaltung in einem Maßstab, der ein anderer ist als noch vor 20 Jahren. Und wir arbeiten immer mit diesem Begriff Massentierhaltung. Aber es geht ja letztendlich darum, Tiere so zu halten, dass man einigermaßen effizient mit den knappen Ressourcen Fläche, Futter umgeht und dass wir gleichzeitig ja ein Tiergesundheits- und Tierwohlniveau haben, das zufriedenstellend ist. Und das ist eigentlich auch das Thema dieser Messe. Tierwohl ist das Stichwort, Tierwohl-Label. Wir arbeiten daran, das in die Fläche zu bekommen, können das aber als Landwirtschaft nicht alleine tun, weil dafür sind wir natürlich auf die Kooperation der Marktpartner, des Lebensmittelhandels und der Verbraucher angewiesen. Der Bundestag stimmt heute über einen Gesetzentwurf zur Einstufung von Georgien sowie den Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten ab. Achim Wendler. Das heißt, wenn jemand aus einem dieser Länder Asyl beantragt, dann wird nicht lange geprüft im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, sondern die Entscheider lehnen den Antrag ab als offensichtlich unbegründet. Dadurch würde das Asylverfahren erheblich beschleunigt, laut Gesetzentwurf der Regierung. Dass der Bundestag dem Gesetz von Horst Seehofer heute zustimmt, ist keine Frage. Aber dann der Bundesrat. Da wird es wohl wieder so laufen wie in der letzten Legislaturperiode. Die grün mitregierten Bundesländer dürften das Gesetz scheitern lassen. Im Abgasskandal hat die US-Justiz jetzt auch Anklage gegen 4 Manager von Audi erhoben. Thorsten Teichmann. Den 4 Managern wird in 12 Fällen Verschwörung vorgeworfen, außerdem Betrug, und sie sollen gegen amerikanische Umweltgesetze verstoßen haben. Es geht einmal mehr um Software, mit der Abgaswerte von Autos des Volkswagen-Konzerns bei Tests manipuliert werden konnten. Betroffen seien zehntausende Autos der Marke Audi mit großen Dieselmotoren, wie zum Beispiel der Geländewagen Q7 oder Limousinen mit dem in den USA besonders populären Allradantrieb. Keiner der Angeklagten ist in den USA in Haft, teilte das Justizministerium in Washington mit. Sie werden alle in Deutschland vermutet.